Questcast. Die Galgenvögel vom Reichsforst. Teil 7. Drei, vier, elf. Supi. Und da ich 10 Offerten suchen habe, passt das alles. Ihr setzt euren Weg circa 5 Minuten fort. Du schaust dir die Straße genauer an. Der Regen hat ja so ein bisschen nachgelassen. Und du kannst sehen, dass dort frischere Spuren sind von einem Pferd und von etwas breiteren Schuhen und auch von Schuhen, die etwas schmaler und kleiner sind. Das sind so die frischesten Spuren, ja. Also Zwergenspuren. Das heißt, schmaler, kleiner könnte Knolle sein und die anderen könnte der Händler sein. Das heißt, die sind schon uns voraus. Was, Hufe, Abdrücke hast du jetzt aber nicht gesehen, oder? Doch, sagt er ja. Pferdeabdrücke. Das heißt, die haben wahrscheinlich das Pferd irgendwo eingefangen, was mit dem Stein weggescheucht worden ist. Und sind dann mit dem Pferd Richtung Burg. Also sind die wohl da. Okay. Ja, dann ist es noch besser, wenn wir vorsichtig sind. Und damit oberste Alarmstufe für uns. Er hat jetzt noch 5 Minuten. Der Händler hat uns nicht gesehen, aber Knolle kennt uns. Also wir sind jetzt 5 Minuten da, wir sehen die Burg ja schon. Mhm. Und deswegen lasse ich ihn jetzt hier, lehne ich ihn irgendwie gegen Baum vorsichtig. Und tätschle ihn einmal auf der Schulter und sage, es wird schon. Wird alles gut. Glaubst du das? Auf welche Schulter? Auf die kaputte natürlich. Oh. Du Sadist. Ah, ist ja wirklich, ne? Und ich sag zu Magier, so, und jetzt wartest du, bis wir durch sind und dann alarmierst du die Wachen und sorgst dafür, dass er, also nicht alarmieren im Sinne von uns verraten, sondern aufpassen, was er sagt. Wir drehen das um und er ruft. Ja, also du sorgst jetzt dafür, dass er überlebt. Viel Spaß. Na fein. Grüß deine Mutter von mir. Grüß deine Mutter. Ja, mach ich. Und denk an den Kopf. Ja, mach ich auch, jede Nacht jetzt. Wenn ich mich einpische. Das ist völlig mit den Nerven am Ende. Also wenn das sein erstes Abenteuer war, wird er wahrscheinlich in Zukunft Schreiner oder sowas. Gut, dann drehen wir jetzt um. Ja, und ich würde jetzt eben noch was essen. Ja, ich gebe dir von meinem Proviantpaket eine Wurst ab. Hier. Jetzt sei ruhig und nerv mich nicht. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Warum bist du denn ständig genervt? Du sprichst die an, die durch Hunger genervt ist, dass du was zu essen haben möchtest. Dann sollst du doch selber was essen. Da kannst du doch gleich eigentlich in eine Feuerwand reinlaufen. Gut. Ihr, ihr sitzt, ja, was ist denn jetzt? Ja, genau. Ja, ihr setzt ja erstmal euren Weg in entgegengesetzte Richtung fort und nach einer Weile, nicht zu lange, seht ihr eine Person in Rot gekleidet Richtung Burg laufen, so wie ihr das ja gesagt habt, und setzt euren Weg gen Süden Richtung Tannwerk soweit fort. Was, Richtung Tannwerk? Ja, also die Straße südlich. So, das Straße südlich. Da, wo die herkamen. Ja, da gehen wir doch jetzt nicht zurück. Wir warten nie in Tannwerk, also nicht in dem Abenteuer. Aber wir wollten doch auch in die Burg. Was? Nein. Aber die sind doch in die Burg rein, alle. Hast du irgendwie einen Schlag auf den Kopf gekriegt, Lothar, vorhin? Ja, Entschuldigung. Ich habe einen Schlag auf den Arm bekommen. Die Burg ist momentan quasi für uns so gesehen vermint. Da gehe ich nicht freiwillig rein. Ich auch erstmal nicht. Ach, na, wenn ihr wollt, dann folge ich euch. Gut, dann... Ich möchte noch irgendwie in Freiheit sein und noch länger leben. Ich möchte nicht irgendwo aufgeknüpft werden. Und ich möchte nicht den ganzen Tag hin und her rennen. Was möchtest du denn machen? Ist aber gesünder. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Mhm. Ja, aber was ist denn dann unser nächstes Ziel, wenn wir jetzt einfach wieder gehen? Ich wollte jetzt eigentlich wissen, die Nächsten überfallen, das ist unser nächstes Ziel. Aber mich interessiert jetzt schon, was es mit diesem schleichenden Tod auf sich hatten. Außerdem möchte ich gerne nochmal mit den Zwergenfreunden reden. Da können wir gerne auch noch ein, zwei Tage später gucken, was das damit auf sich hat. Da können wir auch in einer anderen Stadt irgendwie uns da schlau fragen, aber nicht gerade in der Stadt, wo die jetzt gerade Alarmstufe Rot haben. Nee, noch ist es ja nicht so. Noch haben die ja nicht da. Das wird aber kommen. Er hat uns zwar gesagt, er sagt nichts, aber die werden ihn ausfragen, wer ihn so zugerichtet hat. Ja, und deswegen wollte ich ja eigentlich vor ihm durchgehen. Und dann kommt aber Knolle noch rein. Ich halte ja eigentlich, habe ihn ja gesagt, wir gehen jetzt durch und dann soll er die Wachen zu den Wachen gehen und dass er Hilfe bekommt. Du vergisst, dass Knolle vor Ort ist. Ja, aber das ist eine große Burg, die wird uns so schnell nicht finden. Und wir haben ja... Also, wir sind ja nur drei ziemlich große... Überleg mal, wenn du Knolle wärst und du wüsstest, aus dem Süden bist du überfallen worden. Und also die Burg ist der nächste Punkt, wo Leute, die dementsprechend Schaden genommen haben, behandelt werden können. Wo würdest du dich in der Burg hinsetzen? In den nördlichen Bereich, nach Norden gucken, nach Osten gucken, nach Westen gucken oder Richtung Süden gucken, wo Leute herkommen können? Warum sollte sie überhaupt irgendwie... Rache? Können? Aber sie hat doch ihren Auftrag. Sie guckt doch jetzt bestimmt nicht die ganze Zeit... Sie möchte den Zettel vernichten, der im Wagen noch drin war. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass sie explizit auf uns dort wartet. Ich habe einen Respekt vor. Ich möchte nicht irgendwo ans Messer laufen. Und was, wenn wir den nördlichen Eingang nutzen? Kommt das gleiche raus. Dann merkt sie später. Wir machen um die Burg erstmal einen großen Bogen. Wir gehen zurück zum Wagen, ist mein Vorschlag. Und dann? Gucken, ob wir im Wagen vielleicht noch doch was finden irgendwie. Oh. Wir haben den doch schon von oben bis unten. Da muss doch irgendetwas sein. Ich sage euch, dass die werden nicht die Waren, mit Holzgeschirr gehandelt haben. Die Waren tragen dann, Knolle und der Händler bei sich. Wenn das giftiges Kraut war, dann passt es auch in so eine Manteltasche wahrscheinlich. Keine Ahnung, aber... Dann brauchst du aber nicht unbedingt einen ganzen Wagen. Dann hätten die auch zu Fuß laufen können. Die hatten ja nicht nur das dabei, den ganzen... Wer hat denn gerade eben den Brief? Kuprum. So, Kuprum, liest bitte nochmal den Brief vor, wo ihr jetzt gerade eben die Straße ein bisschen süd, also nur so ein bisschen, dass er von der Burg wegkommt. Liest doch mal gerade nochmal im Gehen den Brief nochmal vor. Lieber Bruder, der schleichende Tod, den ihr mir brachtet, wird bald in Samtauch veredelt. Sobald wir die Ware dann auch in Gareth unter das Volk gebracht haben, schwimmen wir in Dukaten. Trefft mich wie gewohnt in Tannwirk und vernichtet das Blatt, wenn gelesen. Nicht wie das letzte Mal, du Bunzer. Dann würde ich sagen, auf nach Tannwirk. Da stand da noch ein Name drunter, sonst habe ich den vergessen noch mitzugeben. Grimfold. Okay. Oh, das hast du gestern? Ja, okay. Grimfold. Na toll, dann hätte ich ihn da liegen gelassen. Und dann wäre ich gleich nach Tannwirk. Hättest du deinen Kodex einfach... Na, ist doch egal. Dann hätte ich mir das geil versprochen. Naja, dann auch nach Tannwirk. Gut. Haben wir es jetzt. Seid ihr da alle mit? Was wollen wir denn jetzt dann machen in Tannwirk? Wir schleichen uns an und schauen, wer sich da trifft. Das können wir auf dem Weg überlegen. Wir müssen halt irgendwie raus. Wie heißt der? Greifenwirt? Grimfold. Grimfold, ja. Dann suchen wir einfach nach diesem Grimfold. Wir müssen irgendwie geschickt vorgehen, dass er keinen Verdacht erregt. Er wird doch wahrscheinlich irgendwas übergeben. Wie so ein Deal. Schätze ich mal. Wir können ja mal gucken, ob wir da irgendwie zuschlagen. Okay, gut. Aber ja, er erwartet ja seinen Bruder. Und wenn da jemand Fremde mit seinem Brief kommt, der eigentlich hätte vernichtet werden sollen. Nee. Vielleicht ist sein Bruder ja schon dort. Wir werden es ja sehen. Warum ist denn sein Bruder da? Das war doch dieser rote Händler. Der ist doch jetzt in Burg Osenbrück. Was? Ja, stimmt. Die Pferdespuren gingen ja dorthin. Recht. Hm. Das heißt, der Bruder würde erst in der Burg das dementsprechend abholen. Aber deswegen auch nichts im Wagen. Nein, aber das hat doch dieser Magier hat doch gesagt, dass sie es das in Burg Osenbrück verkaufen wollten. Der Magier ist in meinen Augen leichtgläubig. Ich glaube, dem kannst du alles Mögliche erzählen. Der glaubt's dir. Ja, aber warum sollte man das? Das macht ja gar keinen Sinn, einfach nur es andersrum zu erzählen. Also ich weiß nicht, warum man die da in diesem Sinne belügen sollte. Falsche Spuren machen, falsche Spur legen. Ja. Dass man denkt, das Ziel ist dann die eine Burg, obwohl das ganz woanders ist. Hm. Ja, dann müssen wir halt jetzt einfach noch nach Tannenberg. Den Rest werden wir ja sehen. Ja. Ist das euer Plan? Nach Tannenberg? Dann ist das jetzt der Plan. Ich möchte trotzdem auf dem Weg nach Tannenberg, wenn wir am Wagen vorbeikommen, den nochmal durchsuchen. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist am Wagen noch. Der Wagen erscheint noch in meinen Albträumen. Die habe ich wegen deinem Kopf. Dann sind wir ja quitt. Jetzt muss nicht der Wagen deckt sein, kann auch die Deichsel vorne sein oder wo das Pferd vorne dran war, dass da irgendwo was versteckt ist. Vielleicht gibt es einen doppelten Boden. Wie auch immer. Also ihr setzt euren Weg nach Süden fort. Und das ist ja dann so die 25 Minuten, die ja dann so ungefähr runtergeht. Der Regen hatte dann vollends aufgehört und ein leichter Wind setzt ein. Und ihr hört auch ein paar Vögel, die ihr lange nicht mehr gehört habt. Oh. Steht vor diesem Wagen und zu dritt stellt er den einfach, schmeißt ihr alles raus, was irgendwie unsinnig ist. Könnt noch mal, weiß nicht, bei einer Karotte abgreifen, die ihr nicht mitgenommen habt, so dass ihr dann euch noch mal ein bisschen den Magen aufgefüllt habt. Oder trinkt ein bisschen Wasser aus den Schläuchen da. Stell das alles auf den Kopf. Aber da ist nichts. Das ist ein Handelskarren. Also da ist nicht irgendwie, ihr haut dann mal irgendwie auf Planken und ob das irgendwie ein doppelter Boden ist, irgendwas. Das ist ein Handelskarren, der wirklich genutzt wird, um Waren von A nach B zu bringen. Und auch anscheinend nicht, um illegale Waren in diese komische Burg da zu bringen oder was ihr gedacht habt. Hm. Ach, super. Umsonst hergekommen. Ja, ist lag auf dem Weg. Ja sowieso. Er war ja auf dem Weg. Ja. Oder soll man noch mal zuvor? Also vielleicht so kurz vom Weg 10 Meter ab zum Wagen hin oder so. Das ist ja nicht umsonst. Wir wollten ja weiter nach Tannenberg. Na gut. Dann, wenn es hier nichts mehr zu sehen gibt, dann lass uns doch weiterziehen. Eben. Gut. Okay. Ja? Ja, nee, alles gut, alles gut. Ja, lass die Männer machen. Ich summe leise vor mir alte fianische Lieder. Von mir. Ach, schön. Schön. Ihr setzt euren Weg gen Süden fort. Ihr habt ja genug Essen und Trinken beisammen. Kommt an eurer ehemaligen Räuberkurve da vorbei. Und müsst vielleicht noch mal über die eine oder andere Situation schmunzeln. Wisst ihr noch, als Lothar den Kopf aus dem Reis gezogen hat? Das war da vorne. Als wäre es heute gestern gewesen. Das war heute. Ich hole den Kopf noch mal raus und frag mal zu den hier. Nein, danke. Pack ihn wieder ein. That's what she said. Ja, ihr geht weiter und am späten Nachmittag ungefähr kommt ihr in Tannenberg an. Tannenberg ist eine kleinere Siedlung. Ich muss gerade nochmal die richtigen Sounds hier zusammensuchen. Hör ich da meinen Wolf? Nee, aber wir hatten ja drüber gesprochen, dass wir den auch, nachdem wir den ja jetzt so lange Zeit erstmal vergessen hatten, es stimmt, ist eigentlich die Frage, wäre das so, dass der auch in Siedlungen und so mitkommt? Wie ist das denn bei dem jetzt so? Wölfe sind ja generell scheu, also meidet er Menschengruppen, deswegen ist er auch nicht bei uns, weil es einfach zu viel ist. Dann würde er auch in dieser Siedlung da irgendwie rumlaufen, denke ich mal. Also er lässt sich nur selten blicken. Ja. Dann würde ich das so ausspielen, dass dein Tier, so wie es jetzt gerade eben ist, euch ein Stück Weg in etwas weiterer Ferne mal begleitet hat, dass du nochmal siehst, dass er dann da ist, aber auch nicht mit in diese Siedlung mit hingekommen ist. Ich lasse ihm eine Wurst da. Du kannst ihm gerne eine Wurst da lassen von dem Proviant. Den einen Proviant werdet ihr auch auf der Reise dann verbraucht haben. Müsst ihr mal gucken, dass er vielleicht einen nochmal wegstreicht. Ja, Tanwirk. Kommen wir mal zu der Beschreibung von Tanwirk so ein bisschen. Später Nachmittag, es ist noch ein bisschen was los. Tanwirk ist eine Siedlung, die anscheinend ihr Geld damit verdient, dass Holzfäller in diesen Reichsforst gehen und über den Auftrag, halt nicht als Freiberufler, sondern über den Auftrag von den Herzögen und Fürsten Wald schlagen, das direkt verkaufen oder daraus Waren fertigen, die dann auch vielleicht Richtung Gareth, also der Handelsstraße entlang, soweit gebracht werden. Tanwirk ist ja nicht so extrem weit weg von der großen Handelsstraße. Das heißt, es wäre gar nicht so unlogisch, wenn die wirklich dann von da aus Waren nach Gareth bringen oder das noch größere Strecken über die Reichsstraßen zurücklegen. Ansonsten ist es, habt ihr ein paar wenige Marktstände im Zentrum, einige Wohnhäuser. Das ist so eine Siedlung, die eigentlich alles Nötige hat, aber sonst nicht so wirklich auffällig ist. Also sprich, ihr habt da mal eine Taverne, ihr habt diesen wirklich kleinen Markt, ein Medikus, ihr habt ein paar Krämer noch in der Stadt. Dann seht ihr auch hier und da mal jemanden, der versucht, sich mit ein bisschen Gaukelei irgendwie nichts nutzt, auf der Straße ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, eine beschauliche Siedlung. Ich stupse Kuprum im Ellenbogen leicht an. Und aua! Sag's ihm, leicht! zurück. Weil er selber auch zurückzuckt. Und fragst du mal, das Papier oder was? Ding, hattest du nicht irgendwie oder wolltest du nicht irgendwie noch 5 Silbertaler verteilen? Oh, da war doch was. Kuprum? Das mache ich gerne. Es waren auch 5 Silbertaler und 2 Kreuzer, um genau zu sein. Ach ja. Gut, dann teilen wir das doch fairerweise auf. Also mir reicht ein Silbertaler, den Rest könnt ihr euch so aufteilen. Okay. Aber Ava, bitte verzockt das nicht gleich. Gibt's denn hier irgendwo eine Taverne in der Nähe? Ich will schon. Das ist aber nicht so. Ja, es gäbe auch eine Taverne. Also das Dorf, das ist ja alles nicht so groß. Ihr könnt eigentlich so die wichtigen Sachen von dem Dorfzentrum direkt überblicken. Ja. Ich halte sie noch am Arm fest, bevor sie irgendwie wegrennen will. Na gut. Und sage halt, nein. Moment, ich will dich gar nicht aufhalten. Hört jetzt mal zu. Ich will dich gar nicht aufhalten. Mein Plan ist, dass wenn wir jetzt zu jedem hingehen und fragen, ey, kennt ihr diesen Griefenwald? Dann das wäre schon sehr auffällig. Wenn wir in einen Falschen geraten, der irgendwie unter einer Decke steckt, dann haben wir ein Problem. Deswegen würde ich vorschlagen, dass du dein Lieblingshobby ausführst und derweilen nach Informationen fragst. Am besten füllst du sie noch ein bisschen ab, tust du mit deinen Reizen ein bisschen betören. Meine Reize, und ich habe seit 2 Tagen nicht geduscht. Ach, guck dir die mal an, die sind auch alle auch nicht selbst auch nicht geduscht. Ah. Und ja, und guck mal, ob du irgendwie was rauskriegst. Gut, dann auf in die nächste Taverne hier vorne links. Ohne Silbertaler, und, okay? Aber ich würde, Kuprum, wir beide da behalten uns im Hintergrund, wir hocken uns ein paar Tische weiter weg, auch hin und trinken ein bisschen zusammen und gucken, was passiert. Also wollt ihr zur Taverne? Ja. Ja, und von den 4 Silbertalern übrig sind, gebe ich jetzt 2 an Ava. Danke, das ist... Und ein an mich, bitte. Den habe ich schon dir gegeben. Ach so. Ich dachte ja, von den 4, die übrig sind. Ach so. Ach ja. Ihr drei schlendert so durch das Dorf, durch diese Siedlung und fallt ein wenig auf zwischen den ganzen Handwerkern. Vielleicht werdet ihr sogar sachte gemieden, also keiner wird euch irgendwie in die Quere kommen. Und nach ein paar wenigen Schritten könnte die hiesige Taverne Guthumpen, so schimpft die sich, erreichen. Steht vorne an der Tür. Es ist wohl auch nichts Besonderes, halt, wo die ganzen Handwerker und Bauern abends einkehren und ja, einen guten Humpen halt heben. Insofern ist der Name wahrscheinlich auch nicht sonderlich kreativ gewesen. Ihr öffnet die Tür, schaut rein in eine einfache Taverne und ist auch nicht wirklich viel los zu der Zeit. Die ganzen Handwerker kehren wohl erst nach ihrer Arbeit ein und auch die Händler. Da ist halt noch nicht so wirklich viel los. Ihr könnt euch an eure Plätze setzen und hinter dem sehr schmucklosen Tresen ist ein Mann höheren Alters, der ja, wohl auf Gäste wartet. Ansonsten ist die Taverne gerade noch leer. Kann ich jemanden irgendwie so eine Bewirtung zu mir winken? Wir gehen an die... Das ist so klein, der hat noch nie eine Bewirtung. Der Hagen hebt die Hand und meint, 12 zum Gruße! Das kann es sein. Was macht denn ein Bier? Ein Bier? Ach, siehste, jetzt hätte ich mal die Preiseliste mal schneller... Oh, parat haben sollen. Gebt uns einfach drei gute Bier, die ihr habt. Die besten 3. 3 Bier. Na gut. Geld soll kein Thema sein. Was bist du für ein Schenk, der nicht mal die Preise auswendig kennt? Ich hab echt... Oh Gott, hab ich meine Einkaufsliste hier und hab sie falsch aufgemacht. Warte, das muss ich jetzt raussuchen. Ich muss jetzt... Wir sehen den Wirt da irgendwie seine Zettel durchforsten nach dem Preis. Das ist so. Alter Mann. Ich gucke ihn erstaunt an. Hast du noch kein Bier verkauft, dass du den Preis nicht weißt? Er sieht, glaube ich, selten Gäste. Ich schüttel mir selten keine Gäste. lokale Bier. Ach so, da bewegen wir uns so im 4-Heller-Bereich. Okay. 4 Heller? 4? Ja. Gut. Ja, 4 Heller das Bier. Sehr Wucher. Gut. Dann gib uns 3 davon. Aber das beste Bier, was du hast. Ja, 4 Heller. Und reicht euch ein... habe ich hier schön so ein paar Biere. Erreicht euch ein Waskir-Bier, ein dunkles, ein sehr starkes Dinkelbier. Und macht es in so kleine Krüge. Oder, naja, klein, mittlere Krüge. Jetzt keine riesigen, die ihr vielleicht das Torwei aus der Ecke da kennt. Sondern mittlere. Und füllt sie auf. Ganz minimal Schaum ist da. Und schiebt sie euch über den Tresen. Ja. Jeder nimmt sein Bier, oder? Bier ohne Blumen und dafür 4 Heller? Ich wisst aber schon, wie ihr hier seid. Wir sind nicht gerade in Garets bestausgestatteter Taverne, guter Mann. Gut. Lass uns erstmal anstoßen. Und einen guten Schluck von dem Bier trinken, das wir uns verdient haben, Männer. So, dann trinken wir unser Bier, das nicht ganz so gut ist, wie erwartet. Aber naja, wir haben halt Durst, ne? Alkohol ist Alkohol, ja. So, es ist auch niemand außer uns dort, oder? Aus und dem Schankwirt. Oder wie ist das? Nee, noch nicht. Noch nicht. Gut. Okay, dann will ich... Sollen wir mit dem Schankwirt sprechen, Lothar? Ja. Sag mal, Schankwirt, wie sehr kennst du dich denn hier aus? Oder musst du dort auch in einer Liste gucken? Witzbeute, glaube ich wohl. Nein, ich habe meinen der alte Hagen hier hat schon sein ganzes Leben habe ich schon in im Dorf Tannwirk verbracht. Ich kenne jeden. Ja, und wie vertrauensvoll bist du denn? So vertrauensvoll wie ein Schankwirt nun mal ist, der schon sein ganzes Leben hier gelebt hat? Was ist das für eine Frage? Kriegersmann. Wir möchten ja nicht, dass das gleich hier die Runde macht, wenn wir etwas, ein paar Infos wollen. Wenn ich all meinen Gästen Tratsch und Affäre und weitertragen würde, würde bald so schnell keiner mehr was bei mir trinken. Das könnt ihr aber glauben. Ich würde gerne den Schankwirt ein bisschen mit meinen weiblichen Künsten. Ich bin im Betören vielleicht gar nicht so schlecht. Ich meine, vielleicht rieche ich nicht ganz so gut, aber ich glaube, das macht ihm nichts aus. Ich würde ihn gerne mal fragen, ob er diese Person vielleicht schon mal gehört hat. Von dieser Person, von Grimfold. Also oder? Soll ich es mal versuchen? Ja. Ja, gut. Würde ich mal ganz nah an ihn herangehen und sagen, ach, alter Mann, erzähl mir doch mal, weißt du vielleicht, wer dieser Grimfold sein soll? So, ne? Was habe ich denn da? Bitte. Fällt der gut? 16? Ja, aber kann ich ausgleichen. Ich habe ja 9 auf Betören. Warte mal. Mal rechnen. 16, 6, 4, okay. Hat geklappt? Ja. Und ja, hat geklappt. Du lehnst dich etwas über den Tresen und wisperst ihm die Worte so zu und er kann dann wohl so nicht so ganz mit seinen Augen bei sich behalten, mustert deinen Körper einmal und meint, meine gute Dame, ja, natürlich, Grimfold, natürlich, unser Medikus hier um die Ecke, der alte Nagelhunst, natürlich, saftige Preise, wenn ihr mich fragt, ob da sehr fex gefällig, aber er weiß, was er versteht, er weiß, was von seinem Handwerk versteht, er einiges, das lässt sich nicht leugnen. Er hat mir den ein oder anderen faulen Zahn schon gezogen, du. Okay, gut. Danke. Und das nächste Mal bitte behalte deinen Blick ein bisschen mehr bei dir. Ich weiß, du bist klein und ich bin groß und ich liege quasi in deiner Augen. Mein lieber Mann. Verzeihung. Gut. Wir sind hier, stehen wir bei. Ich bin doch nicht ein unfreundlicher Gastwirt. Nein, natürlich. Ah, natürlich. Nein. Zum Wohl, alles gut. Ja, Jungs. Habt ihr gehört? Ja. Der Medikus. Ja, das ging schneller als erwartet. Die weiblichen Reize. Ja, ich bin auch etwas. Er scheint einen sehr guten Optiker zu haben. Mir ist es auch nicht ganz gelungen, wegzugucken und. Und ich klatsch dir voll ein. Ja, ich bin etwas erschrocken. Denk an deine Frau in deinem Reissack, ja? Okay. Ich sage aber nichts, als wäre nichts passiert. Ja, wollen wir den Medikus aufsuchen oder wollen wir weitere Informationen erst auskundschaften? Ja gut, ich dachte, du willst ein bisschen spielen, aber wir können gerne... Wir wissen ja jetzt, wer Grimfold ist. Das ist ja schon mal eine Information, die wir benutzen können. Von ihm stammt zumindest der Brief. Ja, klar, dann gehen wir doch mal dahin. Wollen wir ihn aufsuchen? Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir jetzt einfach so hingehen sollten oder irgendwie. Wir sollten erstmal unser Bier austrinken. Das ist schon mal. Ja. Das hat 4 Heller gekostet. Das war ganz schön teuer. Könnte man sich mal ein bisschen unterhalten. Ja, geprobt. Die Frage ist, wenn wir zu dem jetzt hingehen, zu Grimfold, wie gehen wir hin? Nach dem Motto, wir drei gehen da erhobenen Hauptes hin, schenken den Brief. Guck mal, was wir für dich haben. Oder ja, wie Lothar, gehen wir das Ganze an? Ja, genau das meine ich, ja. Ja, klar. So geht das ja nicht. Vielleicht, wenn einer von uns hingeht und zwei... Vermutlich werden sich ja Grimfold und sein Bruder heute treffen. Zumindest stand das doch so im Brief, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder? Mhm. Weiß ich gar nicht mehr. Kannst du nochmal gucken im Brief? Was steht da drin? Zeig nochmal den Brief, Kuprum, bitte. Mach ich, lieber Bruder, der schleichende Tod, den ihr mir brachtet, wird bald in Samttauch veredelt. Mhm. Sobald wir die Ware dann auch in Gareth unter das Volk gebracht haben, schwimmen wir in Dukaten. Trefft mich wie gewohnt in Tannenwirk. Wie gewohnt. Nicht für das Blatt, denn gelesen. Nicht fürs letzte Mal, du Plunze. Grimfold. Ein wunderschöner Brief. Wenn man seinen Bruder als Plunze bezeichnet, finde ich es interessant. Ja, das ist halt brüderliche Liebe. Also wollen die dann zusammen nach Gareth aufbrechen? Nee. Doch. Die wollen sie ja bei Gareth unter das Volk mischen. Da steht nicht, dass sie direkt selber dahin gehen. Nur, dass sie es unter das Volk bringen in Gareth. Ja. Da könnten sie genauso gut einen Boten hinschicken, der das hinbringt nach Gareth. Oder Händler, wie zum Beispiel die wir ausgeraubt haben. Da steht nirgendwo drin, dass Grimfold sich nach Gareth begibt. Ja, aber auf jeden Fall das wird ist deine Interpretation. Begeben, der eben dieses Zeug da verkauft. Das ist ja egal, wer dann hingeht. Der Wirt, wo ihr so an der Theke sitzt und so erzählt, entfernt sich der Wirt etwas, um euch nicht so genau zu belauschen. Ansonsten würde er anscheinend alles so mitbekommen und das, er denkt sich so, ich will es gar nicht so genau wissen, Leute. Ja, komm, wir setzen uns lieber mal irgendwo hin, wo wir ein bisschen ungestörter sind. Ja, aber der Wirt ist ja weg, wir können ja sprechen. Ja, aber das sind wir hier komplett allein. Ich rufe nochmal den Wirt zu mir. Hallo? Komm, guter Mann, sag mal, hat der Grimfold einen Bruder, den du kennst? Ich meine sein Brüderchen, ja, sein Brüderchen. Der bringt die Waren immer hoch. Ja, der verkauft immer so ein bisschen. Er sammelt die Sachen im Dorf und bringt die immer hoch. Zu den Burgen, verkauft das dann und bringt das Geld dann zurück. So haben wir ein nettes Verhältnis zu denen da oben, zu dieser Krieger-Rondra-Tempel-Leuten da. Ah. Ja, die bringen das dann mal hoch und verkaufen das und bringen das wieder zurück, weil die haben ja gar nicht so viel da oben, außer ihre Schwerters und so, ne? Schwerter. Ja. Aber? Du weißt nicht zufällig, wie der heißt. Sein Bruder, also die heißen ja beide Nagelhunds und er, glaube ich, hieß Ander. Ja, sein Bruder hieß Ander und der Medikus hier, das ist der Grimfold. Nagel. Huh. Aber könntest ja. du mal den Wirt fragen, was... Frag du ihn doch. Du hast ja gerade seinen vollen Fokus auch wegen deiner weiblichen Reizsache. Ja, aber du stehst ja gerade vor ihm. Was an Samthauch anders als an Tannenwirk ist. Aber der hört das doch jetzt, wenn du es sagst. Wie an Samthauch? Dann stelle ich die Frage, bitte Wirt, was ist in der Ortschaft Samthauch ein anderes Geschäft als hier in Tannenwirk? Gibt's da ein spezielles Geschäft, was nur in Samttauch ist? Samttauch sagt mir nichts. Also ich bin hier ein bisschen rumgekommen, aber Samttauch sagt mir wirklich nichts. Was soll das denn? Samttauch ist doch kein Ort, oder? Das ist kein Ort, das ist doch ein... Was soll das denn sein? Das wird ja mit Samttauch veredelt, nicht in Samttauch, oder? Doch, genau. In Samttauch. Im? Ja, in. Aber damit ist... Das ist kein Ort, das ist irgendein Ingredient, ne, irgendwas Ingredient-mäßiges. Wir haben irgendwas daraus zu mischen halt. Aha. Guter Wirt, was ist denn Samthauch? Da, wo ich herkomme aus Torwall, kennt man das nicht. Da frage ich zu viel. Es könnte ein Bier sein, es könnte auch... Was soll ich das denn wissen? Weißt du denn, wo sie sich normalerweise treffen? Ja, der hat doch hier. Der hat, Tageszeit. Ja, der hat doch ein Geschäft. Mein Bruder will da ab und zu mal aushelfen, so wie das Bruder halt so machen. Hätte ich eine Schwester oder einen Bruder, da hätte ich wenigstens auch mal hier jemanden, der die Getränke hier ausbringen könnte zu den Gästen. Ja. Waren meine Eltern nicht fleißig genug. Ja. Ja, geh doch mal hin und frag da den mal. Ich meine, wenn ihr den Bruder kennt, dann könnt ihr ihn ja auch mal einen Besuch abstatten. Der freut sich bestimmt. Ich bin mir nicht so sicher, ob der sich freut, ihn zu sehen, aber... Nicht. wir sollten hier auf jeden Fall, hier kriegen wir keine weiteren Informationen, glaube ich. Oh, ich weiß auch so einiges von den dicken Waschweibern, oh, was die immer erzählen, du, wer hier mit wem und oh, ich sah euch hier, das Dorf, wenn das sprechen könnte, das würde euch erzählen. Ei, da daus. Hattest du nicht gerade gesagt, wenn du viel erzählen würdest, hättest du keine Kundschaft mehr? Ja, aber er hat ja auch keine Kundschaft. Ist hier jemand? Ist ja niemand da, siehst du? Ja, weiß ja nicht mal die Preise vom Bier, also. Ja, das kann auch sein. Ah, Fjella bringt mir auch mal durcheinander. Gut, dann trinken wir uns unser Bier aus. Ja, so, ich nehme noch einen tiefen Schluck von dem bisschen Rest und wisch mir den Schaum von der Oberlippe und bin bereit zum Aufbruch. Sollen wir ihn als Kunden ausgeben, wenn er dann einen Laden hat? Was verkauft er denn überhaupt? Ist ja der Medikus. Er ist ja ist ein Medikus. Das heißt, er ist halt für alle Heilkräuter und so. Heilkräuter, verstehst. Wir könnten ihn ja quasi fragen, weil wir selber keine Erste Hilfe können, ob wir irgendwelche Kräuter mitkriegen können, falls uns auf dem Wege irgendwo was passiert, wenn wir uns irgendwo verletzen sollten. Ich frage ihn einfach, ob er irgendwas hat, um meine Wunde am Arm, meine Quetschung zu behandeln. Oh ja, das ist doch eine gute Idee. Gut, dann. Dann kann man ja fragen, wie das Mittel heißt, was er verwendet. Ja, und ja, die Frage, soll man irgendwie das Gespräch drauf lenken? Nee, das wäre zu auffällig, wenn wir über diesen schleichenden Tod reden, nehme ich an. Ihr wisst ja nicht mal, was es ist. Ja, wir wissen ja vom Magier, dass es Kräuter sind. Irgendwas. Ja. Aber ja, wenn wir das erwähnen, dann wird er wahrscheinlich Verdacht schöpfen. Bezahlt ihr den Schankwirt eigentlich? Ja, klar. Achso, okay. Ich werde schon gesucht wegen Zechbrillerei. Also hier nicht auch direkt unbeliebt machen. Okay. Ja, hier. Gut. Gut, dann haltet ihr euch am besten erstmal im Hintergrund, würde ich sagen, wenn wir jetzt zu dritt da angehen. Reingehen ist ein bisschen, weiß nicht, vielleicht ein bisschen aggressiv rüber. Also drei. Freunde, alles doch überhaupt nicht alt. Total verschmutzt, Blut verschmiert und riesengroß. mit Waffen. Ja, ich weiß nicht, also wir wurden hier schon komisch angeguckt. Das ist wahr. Also dann mache ich mich mal auf und gehe zum Medikus. Okay, du stapfst rüber, ist gar nicht so weit entfernt, 2 Minuten Fußweg ungefähr. Und du siehst dann ein Holzgebäude, so ein bisschen Fachwerk. Und dort steht auch, die grobe Richtung wusstest du ja, du siehst auch ein Schild und da steht auch der Name, Grimfold Nagelhunst, Medikus und Zahnzieher. Und trittst so weit rein. Und du. Jetzt muss ich einmal ganz kurz wieder meine Notizen holen. Es ist eine Stube. Links von dir ist eine Sitzmöglichkeit. Vorne ist eine Art ein Verkaufstischchen, wo ein etwas dickerer Mann sitzt. Überall in dieser Stube sind alte Kräuter aufgehangen. Vielleicht so ein bisschen mehr als Show oder so, um zu beweisen, was man denn alles hat und alles kann. Riecht auch etwas pikant durch die ganzen getrockneten Kräuter und so. Weil der Hintergrund blubbert doch etwas über einen Flakon. Wurde da gerade auch was irgendwie hergestellt oder ein Öl gezogen oder sowas. Kannst du nicht so genau sagen, was das ist. Ein bisschen eingesackt auf seinem Stuhl sitzt halt dieser dickere Mann. Späte 50er und meint dann, als du reinkommst, jetzt helfen zum Gruße! Kleinen Moment. Und er greift immer wieder nach einem in ein kleines Säckchen und isst immer mal wieder ein paar Hartkekse. Während er mit dir spricht oder gerade eben auch so ein bisschen was in seinen Sachen kramt oder mal zu dieser Alchemie-Apparatur sich umdrehen muss, um nochmal was zu ziehen oder nochmal zu verändern. Okay. Sein Name ist ja bekannt hier, gell? Also, ja, also in dem Dorf ist das schon so ein. Ja, das Haus ist ja jetzt nicht erst seit gestern da, nee. Okay. Ja, hallo, ich, Guten Tag. Was? Hi. Redet man in Fjarninger. Ich hörte, hier gibt es einen Medikus namens Griefenwald, der mir vielleicht helfen könnte. Er wirft sich. Da, ja? Ich habe da nämlich ja, durch einen Kampf mit einem Wildschwein meinen Oberarm, Schulter verletzt, Prellung, und wollte mich mal erkundigen, ob es da irgendwas dagegen gibt. Ja. Mach doch schon mal die Stelle frei. Er wirft sich so einen Keks im Mund. Mach das mal frei. Wir gucken uns das gleich mal an. Okay, ich mach die Stelle eben frei. Und sag dann eben so, Griefenwald war doch ihre Name. Fast richtig. Grimfold ist mein Name. Gute. Grimfold, so. Schon langjährig hier. Ansässig. Schon langjährig. Grimfold, okay. Grimfold, ja, mal, ja. Ich weiß, bin mir nicht sicher, aber irgendwas sagt der Name. Warst du schon mal irgendwie in Burg Osenbrück oder so? Also wir waren dort, oder ich war da in den letzten Tagen und meine den Namen mal gehört zu haben. Ja, man kennt mich hier. Ich bin ja schon ewig lange hier. Ganze Dorf, wem ich alle schon Zähne gezogen habe. Ich quasi jeden Mal hier schon mal im Mund geguckt, du. Jeder hier schon mal geguckt. Und also, auch hier da oben, da, wie die, da oben, da hier, die gute Rondra anbeten. Die auch, die habe ich auch alle schon im Mund geguckt. Wo ist denn hier das Problem bei dir da? Na, ich zeige ihm auf die Stelle. Er schmatzt, wirft sich wieder einen Keks rein. Was sind das für Keks? Nix, schon gut. Ich bin ja gar nicht da. Von dem Wildschwein, sagst du? Ja. Ja, das ist aber... Das war ein sehr großes Wildschwein. Ja, auch ein sehr quetschendes Wildschwein. Aber... Ja, meine Schulter war... Ich war gegen einen Wagen gelehnt, deswegen. Soll's mir. Na. Also ich hätte da natürlich äußere Behandlungen. Könnten wir natürlich eine Bandage aus Würselkraut machen. Aber wir könnten natürlich auch gleich, wenn du jetzt nicht mehr so großartige Lust hast, Schmerzen zu erleiden, könnten wir dir natürlich einen Heiltrank verkaufen. Gemacht aus Eidechsenschwanz, Gold, Arganwurzel, ja, oder Würselkraut, was ich gerade da habe, und ein bisschen Morgentau. Das könnten wir wohl. Teuer an. Na, was hast du denn? Also, bis Gareth ist es noch ein weiter Weg. Also, was hättest du denn? Ja, so möchte ich erst gar keine Verhandlung führen. Ich möchte einfach wissen, was ihr davon verlangt. Na. Also, wenn eine Bandage dir nicht reicht. Ja. Ich möchte einfach nur dich lassen. Ein halber. Wie das so ansehe, da reicht eigentlich ein halber. Ja, komm. Ich bin mal nicht so. Wir machen da mal 7 Silbertaler draus. Und dann sollte das reichen. Dann geben wir dir ein bisschen Heiltrank mit. Dann kannst du damit. Sollte das morgen auf verschwunden sein, vollkommen. Zu Boron fahren wirst du sowieso nicht. Guter Mann, aber wird schon. 7 Silbertaler, so viel habe ich gerade nicht bei mir. Ich kann es aber beschaffen. Aber jetzt, wo ich mich hier gerade umgucke, du scheinst ja auch damit zu handeln, mit diesen Kräutern. Oder ja. So wie ich das weiß, also auch nicht hier. Ja, natürlich verkaufe ich auch meine Kräuter direkt an den einen oder anderen Zauberer. Oder den Koch, oder wer halt gerade eben so ein paar Kräuterchen braucht. Ne? Ich weiß halt, wo man es herbekommt. Was wird denn da also benötigt für Kräuter? Was wollen die denn haben? Heukräuter? Ach ja, häufig Heukräuter, so wie ich es gerade gesagt habe. Bämmertblatt oder Menchelsaft, Neckarkraut. Häufig auch von den Huren. Raya-Lieb ist häufiger. Ist nicht ganz Ist nicht ganz, ja. Das ist schon eher häufiger. Oder vierblättrige Einbeere. Auch häufig, häufig, häufig haben die immer mal wieder. Wundpulver, Zwölfeblatt. Was man halt so braucht. Ja, gut. Ja, Kekse. Hier, du hast auch einen. Der geht auch aus. Gerne ein. Ja, danke schön. Ja. Oh oh. Ein Haferkeks gibt er dir rüber. Der, wenn du ihn isst, nach einem leckeren Haferkeks schmeckt. Und er hat wohl so einige über den Tag so verbraucht, weil das Säckchen, was er da hat, irgendwie ist ganz schön groß. Oh oh. Na, du bist wohl so ein Keks-Fan wie ich ein Reis-Fan. Tasche. Ja, nicht umsonst so immer so alt und schön, so wie ich. Ja, sag mal, was veredelt man eigentlich so als in Sandtauch? Sandtauch? Was soll das sein? Ja, das habe ich mich eben auch gefragt. Weißt du, ich habe deinen Bruder letztens getroffen. Kann ich mich noch schnell umgucken, ob irgendjemand in der Nähe ist? Du bist allein? Ihr seid allein, da ist keiner. Und? Okay, also sind unbeobachtet. Ich habe in den letzten Bruder getroffen und er hat davon geredet, dass er gerne so ein paar gewisse Kräuter im Sandtau veredeln möchte. Ihr kennt meinen Bruder? Ja. Und sein Name war? Sein Name war, den habe ich nicht erfahren, soweit kam er. Aha, und ihr habt mit ihm gesprochen, ohne dass er euch kennt, und hat was von Sandtau erzählt. Ach, weißt du, er hat nicht unbedingt von erzählt. Ich habe es mehr oder weniger gelesen. Ja, im aventurischen Boten vielleicht? Er ist, also wie nennt ihr ihn nochmal als einen... Bruder. Oh, kurz off-topic gesagt, wie dann Glauze? Was? Wie hieß der? Nein, wie hat er ihn genannt? Klunze. Klunze. Ja, so wie du ihn Klunze nennst. Nennst du ihn gerne eine Plunze, so wie ich das mitgekriegt habe? Er hört auf, Kekse zu essen. Und hört auf, seinen Arm so zu überprüfen. Geht dann rüber zu der Tür und schiebt einen kleinen Riegel davor, so den er wohl davor macht, wenn halt das Geschäft geschlossen ist. Und meint dann zu dir: Okay, mein Freund. Was wird das hier für ein fixgefälliges Spiel? Raus mit der Sprache. Ja, ihr doch hier nicht da wegen eurem Ärmchen da. Das haut doch ein Krieger nicht um. Ich stehe auf, lauf langsam auf ihn zu, schön einschüchternd, bediene mich an seinen Keksen und würde gerne auf einschüchtern würfeln. Dreist ist er auch noch. Das ist aber ein Keks. Noch. Du weißt doch gar nicht, was da drin ist. Der isst doch die ganze Zeit. Ja, vielleicht ist er auch von irgendwas abhängig. Von Haferkeksen. Ja, man weiß ja nicht. Du bist echt misstrauisch. Also, ja, natürlich. Mit Recht. Also, zwei, eins. Alter, was 19. habt ihr für ein Glück? Oh. Aber das kann ich, warte, was war das? Kann ich gerade so ausgleichen. Ja. Okay. Erst verschränkt er die Arme vor sich. Und als du ihm dann so, also er wirkt auch erstmal nicht so, als ob du ihn sofort einschüchtern könntest, aber wo du ihm so selbstgefällig ihm seine Kekse abnimmst und dich vor ihn irgendwie stellst und so, wird seine Grundstimmung doch ein bisschen anders. Und er hält die Arme nach wie vor verschränkt und meint dann: Nun, was wisst ihr denn? Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn wissen? Wovon sprechen wir denn hier? Ich lehne meinen Arm an der Tür ab, komm ganz nah an ihm ran und sag: So, jetzt, wir machen das jetzt auf meine Art hier. Also, ich weiß etwas, was du weißt und nicht willst oder wolltest, dass es andere erfahren. Ich weiß, dass ihr einen gewissen schleichenden Tod in Samtau veredeln wollt und im Gareth und das Volk mischen wollt. Ich möchte jetzt auf der Stelle wissen, was es da halt aus sich hat. Mein alter Bruder hat den Zettel wieder irgendwo liegen lassen, richtig? Das ist es gewesen, richtig, oder? Richtig. Tut mir einen Gefallen und haut ihm irgendwie, wenn ihr ihn das nächste Mal seht, nochmal eine unter den Latz. Das hatte ich vor. Ist also. Er kratzt sich am Kopf und meint dann. Nun, ja, vielleicht können wir aus der ganzen Sache ja noch was Gutes schlagen. Eigentlich wisst ihr doch sogar dann schon alles, wenn ihr den Zettel gelesen habt. Ihr wisst es doch dann schon. Was wird's veredeln? Was bringt das veredeln? Was habt ihr damit vor? Das ist Rauschgift. Samthauch ist ein Rauschgift. Es steht auf dem Wehrheimer. Ja, es steht auf dem Wehrheimer Index und gibt einen guten Straßenpreis. Und das bringen wir oder bringt jemand anderes für uns rüber. Und wir haben dann da Kontakte, die das in Gareth dann und das Volk bringen. Kennst du eine gewisse Knolle? Ah. Nö, wer soll das sein? Wer soll jetzt... Eine Zwergin, der man nicht so recht trauen kann. Oh, ich weiß, mein Bruder hat halt... Oh, der hat halt schlechte Erfahrungen gemacht, seine Waren hoch und runter zu schicken. Und dann hat er halt sich da mit so ein paar Leuten getroffen. Und da war auch eine Zwergin mit dabei. Ja, die hat immer Blockflöte gespielt, wirkte so ein bisschen debil. Und die hat er halt mitgenommen mit ein paar anderen. Und die sind dann, damit der Wagen halt beschützt wird. Ja, aber ich weiß nicht, ob das die ist. Und was habt ihr jetzt halt genau vor? Ihr wollt das einfach erwischen, um Profit zu machen, also um die Drogen heimlich verkaufen. Ja, nicht wir selber. Wir haben da so Leute für. Ja. Und jetzt? Was wird das hier? Eine Erpressung? Wollt ihr jetzt einen alten Medikus zusammenschlagen? Oder was wollt ihr jetzt machen? Ich verdiene mir ein Zubrot hier. Verkaufst du halt mal ein bisschen was, was die Wachen halt nicht gerne sehen und dann bringst du es halt unter die Leute da. Also lassen wir unter die Leute bringen da. Also ich wette, man verdient daran recht gut. Ja, ich sag mal so, das, ja. Ja. Und ich wette, wenn ein Vöglein den Wachen zuzwitschern sollte, dass ihr das tut, dass die bestimmt nicht erfreut drauf reagieren. Da habt ihr recht, aber vielleicht können wir auch einen Handel eigens mit euch, mit dir, wie auch immer, betreiben. Vielleicht. Ich höre. Nun, also, wir brauchen immer noch jemanden, der das Zeug nach Gareth bringt. Und mein Bruder ist bisher wieder nicht da und das muss ja irgendwie rüber. Und wenn er da oben noch Zeit braucht, dann können wir das schneller oder die Leute bringen, also zu unserem Kontaktpersonen. Und dann könntet ihr eine nette Handelsbeziehung aufbauen. Vorausgesetzt. Wie hoch ist der Erlös? Wie viel bekommt ihr als für eine Ladung? Nun, die Ladung ist jetzt nicht so gut ausgefallen. Da gab es ein bisschen Probleme mit der Qualität und so, Jahreszeit und so. Ne? Alchemie. Ah, und. Oh, ich denke mal, also wir wissen es vorher nicht so ganz genau, aber auf die Menge, ja, sind es vielleicht schon so 20 Dukaten, die dabei rumgehen. Das steht halt auf dem Wehrheimer Index und wir sind auch nicht das Ende der Kette. Das muss ja irgendwie, wollen ja alle dran verdienen, wenn man Rauschmittel irgendwo verkauft. Die feinen Herren in Gareth, die rauchen das dann da in ihren Hinterstübchen und wollen natürlich nichts mit uns zu tun haben, die das produzieren oder so, aber konsumieren wollen sie es alle. Und wie viel würde...